hab keine Angst vor der grauen Wirklichkeit, aber ich hab Angst vor der schönen neuen Zeit. Denn da seh ich Nazis in der Politik, kommen wieder an die Macht mit dem faulen Dreck. Ausländer raus und Arbeit für die Massen, so kann die braune Scheiße neue Boden fassen. Und jetzt, jetzt kommt die schöne neue Zeit, mach dich zum Widerstand bereit. Das ist die schöne neue Zeit, macht euch zum Widerstand bereit. Milliarden deutschen Mark werden jährlich verschwendet, soziale Empfängern wird ein letzteres gepfändet. Die Herren in Berlin werden fürstlich belohnt, scheißegal, wenn ein Kind auf der Straße wohnt. Und jetzt, jetzt kommt die schöne neue Zeit, macht dich zum Widerstand bereit. Das ist die schöne neue Zeit, macht dich zum Widerstand bereit. Milliarden deutsche Mark werden jährlich verschwendet,